Mayday. Mayday. You make my day. Day. You make my day. My day. From Munich, Germany. Lützenkirchen. Live. Live. Achtung, liebe Autofahrer, auf der A6 Heilbronn-Mannheim. Zwischen der Anschlussstelle Heilbronn-Untereisheim und Anschlussstelle Bad Rabenau Gefahr in beide Richtungen durch einen Falschfahrer. Bitte überholt nicht und fahrt äußerst rechts. Ich wiederhole, auf der A6 Heilbronn-Mannheim zwischen Anschlussstelle Heilbronn-Untereisheim und Anschlussstelle Bad Rabenau Gefahr durch einen Falschfahrer in beiden Richtungen. Mayday Live Mix on Sunshine Live. Sunshine Live. ist die Mayday 2010 live aus der Westfalenhalle in Dortmund. Wir übertragen für euch live aus der Arena momentan das Live-Set von Lützenkirchen. Und ich habe jetzt einen Teil von den beiden Jungs, die den grünen Abschluss hier heute abbilden werden, bei mir. Guten Abend, Rudi von Aiden. Ja, guten Abend, Falk. Hallo, Sunshine Live. Hallo da draußen. Hello, the world. Also, du bist heute Abend wieder mit Alex Morphy am Start. Ihr macht wieder B2B, ne? Und es gibt ja aber noch was ganz, ganz anderes zu berichten, außer der Mayday. Sondern ihr werdet ja dann, ab diesem Sonntag live eure Heaven's Gate machen, ne? Ja, genau. Also We Are Live heißt die Kampagne. Ab 2. Mai, das ist ja morgen Abend, Sonntagabend. Ja, mittlerweile. Sind wir, ja, genau, Wahnsinn. Sind wir bei mir live im Studio und werden dann alle jeden Sonntag da live Berichte, Interviews machen und Talk to the DJs und tausend verschiedene andere Sachen machen. Ja, also ab 2. Mai geht das los. Ja, ja, und Tickets zu gewinnen und für Partys und tra, tra, tra. Geil. Heaven's Gate, it's gonna be live. Ja, ja, genau. Jetzt endlich. Also 3 Jahre lang hat der Sender mich dahin gedrängt. Und jetzt haben wir gesagt, jetzt machen wir es auch. Also ich freue mich auch sehr. Machst aber keinen Unfug, ne? Nein, nein, nein. Ich weiß, ich muss ab und zu den Beep-Ton einbieten, wenn ich da wieder zu locker werde. Aber nee, ich freue mich sehr. Und dann auch schon 19. Mai mit dir zusammen DJ-Meeting. Stimmt, genau. Das sind wir auch am Start. Das ist ein Mittwoch. Da werden wir von unserem Floor 5-6 Stunden live machen. Und da bist du der Mann für die sichere, standfeste Moderation und ich für die fliegende. Und da werden wir zusammen richtig eine schöne Veranstaltung machen. Bringst noch ein bisschen Vanilla-Flamme mit, okay? Ja, ja, Flippy-Flam. Der Westbam habe ich gerade kurz hier backstage gesprochen und er sagte, Woody, das Allergeilste in deinem Land sind 2 Sachen, du und Flippy-Flam. Ich sage, du, damit kann ich leben, super geil. Sehr geil. Ah, okay, was gibt es sonst noch Neues bei dir? Wir haben seit heute unsere erste Compilation raus, Heaven's Gate. Okay. Ist auch im Sunshine Live Online-Shop zu kaufen. Man kann es auch kaufen. Ja gut, Alex und ich produzieren sehr viel. Dieses Jahr sind wir auf 1000 Bühnen der Welt zu Hause. Wir freuen uns sehr auf Soundtropolis, Nature One, Ruhe in Love. Also es geht wirklich noch so weiter zurzeit. Der Mann ist total busy. Schläfst du auch irgendwann noch? Im nächsten Leben. Okay, dann würde ich sagen, sag nochmal kurz die Webseite durch, wo die Leute alles nochmal nachlesen können. Google mich oder Heaven's Gate Co. UK. Alles klar. Woody, euch viel Spaß nachher beim Auflegen hier. Danke, danke. Schönen Abend noch da draußen. You make my day. Mayday 2010 auf Sunshine Live. und wir sind für euch live auf der Mayday 2010. Und ich habe Lützenkirchen bei mir. Hallöchen. Ja, servus. Du bist ja momentan mit zwei Singles bei uns am Start. Einmal zusammen mit Knorkator, also Lützenkirchen trifft Knorkator. Ich hasse Musik. Und die zweite Nummer kann ich nicht aussprechen. Hoot Jazz. Genau. Wie, Hoot? Hoot. Hoot. Was heißt das? Das ist eigentlich, das ist so ein, ich mag es ja, Worte zu verwursten, das ist eigentlich von Haute Couture, also eigentlich, aber Haute ist ja eigentlich im Französischen H-A-O-U-T-E, ja? Und ich fand aber H-O-U-T sieht einfach besser aus, so, ich fand es halt cool, ich mag es halt einfach so, meinen eigenen Kram halt zu machen, deswegen Haute Jazz. Okay, also auf zwei Labels mit zwei Singles gerade am Start, beißt sich das nicht? Nein, überhaupt nicht, weil die haben ja, also die Hot JCP ist ja bei Bluefin und die ist ja eigentlich, fällt ja eigentlich mehr in den Stil von den Sounds und den Singles und alles, was ich halt sonst so mache. Und ich hasse Musik, ist im Endeffekt, dieses Feature mit Knorkator ist halt ganz klar angeknüpft wieder an diese einfach schräge Idee und eigentlich so auf dem mehr oder weniger auf dem ironischen Dance-Pop-Sektor und so, und das weiß ich eigentlich überhaupt nicht. Das ist eigentlich, hat das nichts miteinander zu tun. Im Endeffekt, das Einzige, was wir natürlich überlegt haben und auch bei Hyper Great Stuff, ist im Endeffekt halt, bei der Ich hasse Musik zum Beispiel, als die Nummer halt entstanden ist, war auch am Anfang eigentlich beknackte Idee und eigentlich wieder cool und gerade auch mit Knorkator und Punkband und der Stumpen, also ist der Sänger, der Volltätowierte, der kurz aus Berlin, ne? Er ist auf mich zugekommen oder ich, ja, deswegen, ja, und er hat dann gesagt, so, ja, die Mädchen gehen voll cool und irgendwie was machen und so, und es ist ja auch eine Knorkator-Cover im Endeffekt, ja, und ich fand halt die Idee so schräg, weil das eigentlich gar nicht geht, also so eine Konstellation geht eigentlich gar nicht, also das ist eigentlich, würde sich jeder normalerweise fragen, hey, passt null, also komplett nicht. Und deswegen haben wir es halt gemacht. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, dadurch, dass es halt wieder jetzt bei Universal ist und wieder richtig groß auf Pauke und Video und so weiter, ob es dann nicht dann doch wieder so ein bisschen schräg wird, ja, im Endeffekt, wenn sie dann funktioniert, wo dann Leute wieder sagen, so, hey, komm, doch nur Kommerz und so, aber kann ich halt jetzt im Vorfeld schon sagen, egal was mit der Nummer ist, nein. Ist halt wieder genau halt nur so entstanden oder was. Aber ich fand eigentlich im Endeffekt so die Linie und die Idee ganz cool, die halt auch durch die Dreizeige Wach eigentlich so entstanden ist. Wieso soll man jetzt eben nicht halt solche Joint Ventures und Features außerhalb von dem Programm, was ich sonst so fahre oder auch international oder so, oder wo ich halt jetzt so weltweit spiele, eben solche eigentlich meiner Meinung nach zumindest halt intelligent ironischen Nummern einfach nicht weiter verfolgen. Okay, das war für euch. Tobias Lützenkirchen kennt ihr besser als Lütze, wie auch immer. Danke dir. Ja klar, logisch. Und hier gibt es auch gleich den nächsten DJ-Wechsel. Und zwar wird Felix Kröcher, den kennt ihr aus dem Sunshine-Programm, hier gleich an den Start gehen. Wir werden außerdem noch mit dem Olli von Emotion, also dem Veranstalter hier, werden wir noch ein bisschen quatschen und ein kleines Resümee ziehen. Kleiner Hinweis, also es gibt noch diverse andere Interviews. Wir haben nämlich noch ein paar Interviews mehr geführt, die wir jetzt alle nicht unbedingt hier im Radio gesendet haben. Aber die könnt ihr finden, wenn ihr auf facebook.com/radio-sunshine-live geht. Da gibt es auf jeden Fall richtig nette Eindrücke und auch die Links bzw. die Klicks, wie ihr dann direkt auf YouTube kommt zu den Interviews, die wir da noch geführt haben. Ist ein ganz lustiges Interview auch von Tom Novi mit dabei. Schaut euch das auf jeden Fall mal an. Und apropos Facebook, wir haben momentan, fehlen uns nur noch 3 Leute, dann haben wir 20.000 Leute, die uns supporten. Also vielleicht kriegen wir das ja jetzt noch in ein paar Minuten hin. Ne? Also schaut mal bei facebook.com/Radio Sunshine Live und dann addet euch sozusagen als Freunde beziehungsweise als Supporter, und vielleicht schaffen wir ja gleich noch die 20.000. Wenn wir die 25.000 schaffen, dann kleiner Hinweis an euch, zur Love Parade gibt es natürlich wieder einen Sunshine Live Float. Da hauen wir nämlich dann bei 25.000 erreichten, hauen wir 2 VIP-Tickets raus für Leute, die dann eben mit drauf dürfen auf unseren Truck. Also Facebook gehen, registrieren als Supporter und vielleicht sehen wir uns ja dann auf der Love Parade. Sunshine Live. Live. Aus den Dortmunder Westfalenhallen. Die Mayday 2010. Ich hasse Klinken, Oktaven, Septimen. Ich hasse Bis und Kreuze desgleichen. Nicht zu vergessen, die Auflösungszeichen. Ich hasse Opern und Operette. Kantaten, Sonaten und Menuette. Komponiste und Dirigenten. Profis, Amateure, Musikstudenten. Ich hasse Musik, ich hasse Musik, ich Ich hasse meine Gardie und Chili.